Abschnitt 23 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Bombardement und Basarbrand von Scutari. 11. Mai 1913. Die Rauchsäule dort, in die sich die Feuersäule heute Morgen verwandelt hat, ist unser Reiseziel. Der Dampfer löst sich vom montenegrinischen Ufer und rollt durch die Mündung des Rijeka-Flusses, bis sich das Flussbett ins Ungemessene weitet. Wir sind im Scutari-See. Er ist ganz von Vegetation erfüllt, von Bäumen, die bis an die Kronen im Wasser stehen, von Blattpflanzen, die sich glatt an die Oberfläche schmiegen, und von hohem Schilf. Durch dieses Gestrüpp der Wasserflora sind dünne Gässchen gebahnt und mit Holzpflöcken markiert. Das ist der Weg des Schiffes, kreuz und quer im Zickzack und scharfen Kurven. In der Weite die Berge Albaniens, zwischen denen heute die irdische Wolke ist. An Lesandro geht's vorbei, wo vor 1877 die größte türkische Festung stand. An Grumosur, wo das Zuchthaus Montenegros steht. Nach 2 Stunden sind wir in Vir Pazar, steigen um und schwimmen auf dem Neptun gegen Scutari. Das Konya-Gebirge, steil, finster und zerrissen, steht rechts und fern der Tarabosch. Das Dörfchen Sklar, wo Kronprinz Danilo in dieser Woche die Parlamentäre Esad Paschas empfing, die Dörfer Zogai und Sirokivir, über deren Dächer hinweg von der letzten Position auf dem Tarabosch bisher täglich Tausende von Schüssen krachten, die Bergkette Badanjol und hinten das Bertika-Gebirge. Aus dem Wasser ragen 2 Kamine eines gesunkenen Dampfschiffes und das Heck hervor. Vom Top eines starken Mastes verlaufen 3 Ecke in den See. Ein Segelschiff, das von den Bergen aus zusammengeschossen wurde. Dort wieder der Segelmast eines Wracks. Wie viele Menschen liegen auf dem Grund? Kilometerlange Stacheldrahtanlagen haben die Türken aufgerichtet, bis hart an das Ufer und weit über das Ufer hinaus in den See, um das unbemerkte Herankommen von Schiffen zu verhindern. Die Zitadelle Scutaris überschattet uns, der Mrnjavčka-Grat über dem Bojanu. Auf der Zinne ist der blau-rot-weiße Triumph gehisst, die Montenegriner-Fahne. Darunter die Altstadt, aus der die letzten Flammen des Brandes emporschlagen, in Rauchmassen gehüllt. Neptun wirft Anker, ganz nahe der Stelle, wo der Scutari-See als Bojano in die Adria abfließt. Große Barken mit schmutzigen Albanerbuben drängeln sich an das Schiff. Keifend und zerrend versucht jeder in sein Fahrzeug, die meisten der aussteigenden Dampferpassagiere zu locken, um sie gegen ein Fährgeld von 1 Piaster zur Bojano-Barre zu rudern. Längst großer Maismagazine geht der Weg, bis er plötzlich in die Hauptstraße des Tepe, des alten Bazarviertels, abbiegt. Hier ist die ungeheure Brandstätte. Monatelang hatte der Bazar, diese in Korridore und dumpfe Hallen eingepferchte Stadt von Geschäften und Verkaufsständen, das Feuer der Geschütze von Tarabosch und Badanjol überstanden. Eine Zeit, da es keine Wasserzufuhr und kein Löschgerät gab. Gestern aber, am 2. Tag nach beendigter Belagerung, hat ein glimmendes Zigarettenstümpfchen oder der Funken eines Holzkohlenherdes die 800 Kramläden in eine einzige Pechfackel verwandelt. So hoch aufloderte die Flamme, dass sie uns auf der anderen fernen Seite des Sees erschreckte. Jetzt ist alles tot, was gestern noch Leben war. Jetzt ist alles Schutt, was gestern Ware war. Ein Kordon von Soldaten sperrt die Zugänge in die rauchenden Reste der Gewölbe. Nichts steht von den Hallen als die Seitenwände. Zwischen ihnen Steine, zertrümmerte Ziegel, zerronnene Zinngefäße, verkohltes Leder, geborstene Schränke, rußige Scherben, stinkender Tabak, durchlöcherte Decken, zerfetzte Posamenten, vernichtetes Küchengerät, ein wertloser Brei von Dingen, die gestern noch den Käufer locken sollten und heute nicht mehr wert sind, vom letzten Bettler aufgeklaubt zu werden. Nichts hat das Feuer verschont, Sogar der Blechverschluss eines Portemonnaies, das auf den Steinfliesen liegt, ist verbogen und die zerschmolzenen Kupferstückchen daneben waren schwer verdientes Geld. Überall glimmt es unter der Asche und die Luft, als könnte sie es nicht glauben, dass ihr die Basarwölbungen nicht mehr wie seit Jahrhunderten den Ausgang verwehrten, stockt in ihrem alten Käfig. Aus den Schuttvulkanen und den glosenden Holzresten steigen Rauchschwaden auf. Aber sie wollen nicht fort, sie bleiben zwischen dem senkrechten Gemäuer. Alle Gassen, 32 Häuserblöcke, sind so niedergebrannt, dass man nichts sieht als die Ziegelfassaden. Oft selbst solche nicht, nur öde Abraumplätze, die Stellen, an denen hölzerne Häuser waren. Menschen, deren Habe hier in den letzten Rauch aufgeht, werden eingelassen in die Siedelung von Brandresten. Kein Wehklagen hört man. Weiber suchen hoffnungslos in den Scheiterhaufen nach irgendeinem Kleinod ihres Krames. Kinder sitzen auf den neuen schwarzen Hügeln und spielen mit merkwürdig zerlassenen Metalldingen. Vor einem der feuerspeienden Kegel hockt ein Türke mit untergeschlagenen Beinen, schaut ins Leere und saugt tiefe Züge durch die Zigarettenspitze. Tabakdose und Seidenpapier liegen zu schnellem Ersatz bereit, ihm zu Füßen. Quittengelb ist sein Gesicht. Die Krähenfüße an den Augenwinkeln und die Falten von der Nasenwurzel zum Mund haben ihm Koffein und Nikotin gepflügt und die rivalen Lockungen seiner Frauen. Den hohlen Blick vererbten ihm jedoch sein Stamm und sein Glauben. Vorbestimmt ist dir dein Schicksal. Im Buche des Lebens war es von Anbeginn an verzeichnet, dass die TP von Scutari niederbrennen werde. Gestern, am so und sovielten Tage des so und sovielten Jahres nach der Hetschra, am Tage, da es in die Hände der Ungläubigen fällt. Erschöpft steht eine Feuerspritze da. Sie hat das Löschungswerk zu vollbringen versucht, sie allein. Rauch schnürt die Kehle ein, Gestank dringt in die Nase, Ruß in die Netzhaut. Ein verkohlter Hund fletscht das Gebiss. Fort aus dem Bereich, in dem das Element zeigen wollte, dass es den verheerenden Wirkungen der Menschen noch verheerendere entgegenzusetzen vermag. Aus der Stickluft führt der Weg durch einen muslimitischen Steinfriedhof, der an die berühmte Gräberstätte des anderen, des asiatischen Scutari erinnert. Mag die Totenstadt des albanischen Scutari auch kleiner sein, sie ist nicht minder betäubend. Du gehst durch einen heliotropfarbenen Wald von Blüten. Schwertlilien sind es, die auf den Türkengräbern wachsen und die eingehauenen Suren verdecken. Die Hauptstraße der Stadt. Niedrige Häuser, ganz zusammengeschossen oder halb eingefallen vor Schreck über die Kanonade, aber noch immer bewohnt. Geflochtene Fenster. Ein Flüsschen führt Schmutz und Kot an den Häusern vorbei, doch ranken sich Rosen die Stiegen hinauf und Akazien duften. Unter Ulmen Kaffeehäuser. Das Nargileh steht auf dem Tisch und vereinigt mit seinen Schläuchen alle Gäste zu einem einzigen, überlebensgroßen Tier mit vielen Köpfen. Die Verkaufsläden haben keine Fenster, nur horizontale Bretter, auf denen die Inhaber und ihre Gäste kauern. Tabakläden überwiegen. Vor braunen Hügeln von Zigarettentabak sitzen Händler und eine herabhängende Kaufmannswaage ist ihr einziges Gerät. In offenen Bäckereien werden bizarre Kuchen und weißes Brot von wenig Vertrauen erweckenden Händen gebacken. Schuster arbeiten coram publico, Krämer mit Feigen, mit Schafskäse, Datteln, Brennholz, Zwiebeln, Mais und den Blütenrippen des Sumachbaumes, der nur hier wächst, und dessen Blüten zum Gerben und zum Schwärzen von Fellen, zum Säuern des Essigs und Aromatisieren des Tabaks verwendet werden. Durch die ganze Stadt läuft das Geleise einer schmalspurigen Förderbahn. Aber sie fährt nicht. Die Strecke ist zerschossen. 8.500 Artilleriegeschosse hat die Stadt während der Belagerung abbekommen. Auf dem enormen Hof, der von drei Kasernentrakten und jenseits der Straße von dem im Bau begriffenen Spital gebildet wird, stehen die montenegrinischen Truppen in Reih und Glied zum Gebet. Mit einem Aviso zum Zivio-Ruf, den tausend Stimmen wiederholen, wird weggetreten. An die niedere Wegmauer gelehnt sind Türken und Albanier und schauen staunend zu. 8000 montenegrinische Soldaten sind in Scutari, die meisten in braun-grünen Felduniformen, aber auch der krapproten Duschanka mit den zugehörigen blauen Leinwandhosen begegnet man auf Schritt und Tritt. Viele Landstürmer mit blau-rot-weißen Dienstschleifen und Gewehren, Patrouillen zu Fuß und zu Pferde, abgemagerte und zerlumpte Türkensoldaten in der moosgrünen Montur, montenegrinische Offiziere mit Goldepauletten und grauen Tellerkappen mit dem Grb, türkische Offiziere mit ihren Säbeln und den hohen Pelzmützen, reiche Albanerinnen mit rosa-silber durchwirkten Blusen, goldgestickten Haarbändern, weiten geblümten Tuniken und fassartigen Pluderhosen, Haremsfrauen in schwarz und verschleiert, türkische Bäuerinnen mit weißen Männerhosen aus Leinwand unter dem kurzen Rocke, Skipitaren, Arnauten, Malissoren, Hellegegen und negerfarbene Tosken, die Männer in weißer Fustanella, einem plissierten Frauenrock, Strümpfe aus gegerbter Schafshaut und Schnabelschuhe, Zigeuner in Lumpen und Zigeunerinnen in Teppichstoffen. Aus einem Geographiebuch betitelt »Das Land der Skipitaren« sind die Buntdruckfiguren zum Leben erwacht und wandeln und reden. Reden alle Mundarten, die man von der Adria bis zum Pindus, von Scutari bis zum Golf von Arta spricht. Man hört aber auch Türkisch, Griechisch, Serbisch und Italienisch. Auf ein Goldstück bekommt man vielerlei Geld zurück. Piaster, Dinare, Lire, Kronen und so weiter. In Scutari gibt es 2 Hotels. Jedoch auch im dritten finde ich keine Unterkunft. Während ich mit dem Portier verhandle, kommt der abgesetzte türkische Polizeipräsident und Stadthauptmann von Scutari, Süleyman Bey, und bietet mir an, bei ihm zu übernachten. Oh, je suis charmant, mon président. Vous me connaissez? Er hat mich gestern bei der Hoftafel König Nikitas in Chitinje nicht beachtet, sich zumindest meine Physiognomie nicht gemerkt und scheint jetzt nicht sehr erfreut, dass es ein Bekannter, noch dazu einer aus dem Konak ist, dem er zufällig ein Nachtlager angeboten hat. Warum? Und was hatte er eigentlich in diesem letztrangigen Gasthof zu suchen? Allerdings fielen mir diese Verdachtsmomente erst später ein. Wir gehen zu seiner Villa, die vor der Stadt liegt, durch Straßenzüge von Ruinen. Unterwegs erzählt mir der bewegliche, korpulente Herr, dass er vor 3 Tagen nach der Einnahme der Stadt von einer montenegrinischen Eskorte nach Cetinje gebracht, aber vom König sehr leutselig aufgenommen worden ist. Nach Abgabe seiner Loyalitätserklärung wurde er zur Hoftafel eingeladen und ihm die Bewilligung erteilt, unbehelligt zurückzukehren. Seine Villa ist zwar von Montenegrinern besetzt, doch der Gartensalon ist frei geblieben und es stehen 2 Betten darin. Ich frage ihn, ob er verheiratet ist. Marie? Moi et Marie? Non, monsieur, pas du tout. In diesen Gassen, wo ihn einst alles furchtsam und ehrerbietig grüßte, schaut man dem wegen seiner goldstrotzenden Uniform auffallenden nur verächtlich, höhnisch nach. Süleyman Bey weist auf ein Café, in dem montenegrinische Offiziere beim Mokka sitzen. Hier tranken wir in Eile einen Kaffee, wenn wir einen Augenblick Zeit hatten. Jetzt sitzen diese Cochons den ganzen Tag da. Er lässt es sich deutlich anmerken, dass ihm furchtbar zumute ist, weil in seiner Machtsphäre die Feinde herrschen. Messgefähr, am Schlusse waren bloß 8 türkische Bataillone hier. Konstantinopel ließ uns im Stich. Die Stadt bleibt hinter uns. Wir kommen zur ummauerten Villa. Der Gartensalon ist eine Rumpelkammer geworden, vollgepfropft mit Möbeln aus allen Räumen. Die beiden Betten sind wirklich vorhanden. Der Herr Präsident will mir beim Auskleiden behilflich sein. Aha, die berühmte orientalische Gastfreundschaft, denke ich, und bloß durch Entschiedenheit kann ich mich seiner Liebenswürdigkeit entziehen. Müde falle ich ins Bett. Aber der Herr Polizeipräsident, der doch heute die gleiche anstrengende Landpartie über die Felsenstraßen Montenegros und die gleiche Fahrt über die Wellen des Scutarisees gemacht hat, scheint durchaus nicht schläfrig zu sein. Er setzt sich auf mein Bett, streichelt mir Wangen und Hals, was unmöglich die berühmte orientalische Gastfreundschaft sein kann. Plötzlich springt er auf und geht zur Tür, um nachzusehen, wer über die Treppe gehe. »Natürlich montenegrinische Offiziere«, brummt er. »Die Kerle trampeln wie die Pferde.« Er will die Tür hinter sich abschließen, aber ich bitte ihn, sie unversperrt zu lassen. Ich bitte ihn sehr energisch, denn ich habe den Augenblick benützt, um aus meiner Hose den Browning zu nehmen, entschlossen, meine Unschuld zu verteidigen. Suleiman Bey hat das wohl bemerkt, denn er lässt achselzuckend den Schlüssel wieder los. Indigniert legt er sich zu Bett. Sicherlich bedauert er, mir das Nachtlager angeboten zu haben. Ich auch. Ende von Abschnitt 23.